Unterhaltung beim Blogcast mit Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Mein Name ist René. Ja, mein Name ist Stefan. Und Stefan, weil wir heute eine Jubiläumssendung haben, habe ich ein Getränk zum Anstoßen. Oh, was ist das denn? Zum Anstoßen. Muss ich einmal reinpusten? Nein, oben aufdrehen. Ah, ein Fruchtsnack. Genau. Sehr süß. Aufdrehen? Muss man jetzt schütteln voll? Nee. Einfach aufdrehen und dann stoßen wir damit an. Und dann reinpusten. Ja, sieht aber cool aus. Wie bei einer Polizeikontrolle. Die Tütchen sind so, die könnten in der Faust verschwinden. Ja, na ja. Denn? Was für, wie heißt es so schön, was für Kinder gut ist, kann ja für Erwachsene nicht schlecht sein. Genau. So, Prost. Prost. Oh, jetzt ist die Couch voll. Wo ist denn hingespritzt? Ich weiß es nicht. Egal, wer. Wir trinken erstmal. Ich hoffe auf deine Notizen. Prost. Apfelmus zum Trinken, ne? Echt? Naja, doch, ist so Apfel, Banane, Erdbeere. Und schmeckt? Ja. Wenn du Kinder hättest, würdest du denen das geben? Ja, warum nicht? Siehst du, ich bin froh, dass sie nicht hier sind, deswegen können wir es trinken. Also. Ja, nee, sehr gut, sehr gut. Den Spritzer, den findest du nachher aber noch hier. Oder weißt du was, vielleicht ist es beim Hochspritzen wieder rein, drin gelandet. Naja. Du bist doof, aber es schmeckt. Du hast da was an der Stirn. Nee, jetzt ist gut. Ja. Jetzt, spätestens jetzt hätten wir einen Videopodcast draus machen sollen. Also das war eine einmalige Sache. Ja, sehr gut. Okay, du bist jetzt also fit für die Sendung? Ah, gestärkt. Super. Alles klar. Wo hast du denn das her? Verrate ich dir nicht. Wo ist denn Supermarkt gehen? Werbeschick. Lass uns doch weitermachen. Okay, wunderbar. Also, reicht doch, wenn es dir schmeckt hat. Nochmal herzlich willkommen. Ja, Prost. Ja. Ja, 70. Ausgabe. 70, genau. Und zur Feier des Tages hat René sich ein Glas Wein hingestellt. Genau, ich trinke jetzt ein Gläschen Wein. Du trinkst ja... Wir sagen jetzt, dass ich nichts trinke, weil ich mit Auto da bin, aber... Ja, wo bist du eigentlich mit Auto da? Küppe ich mir hier auch einen hinter die Binde. Genau. Trinkst für mich mit, René. Ich trinke für dich... Oh, da muss ich ja voll machen. Ja. Einer muss ja immer nüchtern bleiben, das ist ja immer mein Motto. Stefan, worüber wollen wir uns denn heute unterhalten? Wir haben die 70. Sendung. Genau, die 70. Sendung, es muss doch was ganz Besonderes sein. Hast du irgendwelche Hard Facts für uns? Hard Facts? Nee. Nicht? Nicht wirklich. Ich guck mal, ob ich mir was aufgeschrieben habe. In ah, ist doch kurios. Letzte Folge, 3 Jahre Blog und jetzt schon die 70. Folge. Ja, ein Jubiläum. Jagt das nächste. Na, also ich habe ein Thema, was jetzt zurzeit in Berlin aktuell ist. Und zwar ist auch gut für dich, René. Berlin soll nämlich freundlicher werden. Hast du vielleicht auch gehört. So Berliner sind doch richtig freundlich. Berliner sind freundlich. Alter, hier kommt Brust. Ja, lass dir schon. Immer einen Kolben darin. Wie, Berliner sind doch eigentlich freundlich. Man muss halt nur mit der Art klarkommen, glaube ich. Genau. Ach siehst du, da hat... Mit der Schnodderschnauze. Da hatten wir doch ein Beispiel, einen Dialog, den wir spielen können. Ja, wollen wir mal so eine Berliner Situation nachstellen? Ja, genau. Also, aber schon die freundliche Art. Die freundliche, genau. Okay, pass auf, ich würde gerne Tourist sein, ja, wenn das geht. Okay. Und ich bin der Berliner. Alles klar. Also stellt euch mal, versetzt euch jetzt in die Situation. Wir stehen zum Beispiel gerade vorm Berliner Dom. Ja, im Hintergrund hört ihr so Straßengeräusche. Ja, und der Orgelmann steht an der Ecke und leiert. Der Leierkastenmann, ne? Ja, und ich bin jetzt der Tourist. Hey, kannst du nicht sagen, wo das Krankenhaus ist? Nee, ey. Aber ich kann da eine Fresse hauen, dann wirst du hier fahren. Ja. Okay. Also so muss man sich ungefähr die Freundlichkeitskampagne vorstellen. Genau. Nein, so ist es natürlich nicht gedacht. Genau, das soll ja verhindern. Der gespielte Witz. Genau, der gespielte Witz. Nee, wieso? Ich fand's aber freundlich. Ey, danke schön. Du bist ein guter Kumpel. Ja. Aber, was hast du gerade für einen Touristen gespielt? Ein Araber. Ein Araber. Ich wollte eigentlich einen Inder machen. Ist also der Araber ein typischer Berlin-Tourist? Der Araber ist auch ein typischer Inder, ne? Ja. Nee, doch Inder sind jetzt ganz viele gerade in Berlin, in der ITB. Stimmt, Berlin ist ja zurzeit international. Ja. Und ja, also die Freundlichkeitskampagne sozusagen im Rahmen der Be Berlin-Kampagne sozusagen ins Leben gerufen. Und ich hab's gefunden. Oh, René, seine Hose. Stefan, also nochmal. Das ist von Stefan. Nee, das kam aus deinem. Ist jetzt, warte mal. Wir müssen ja den Zuhörer nun auch ein bisschen mit einbeziehen, ja, weil er kann ja nicht sehen. Also, als ich und Stefan mit dem Fruchttiger anstießen, schwappte, da drin ist so eine apfelmusartige Masse, schwappte bei Stefan aus dem Ding in einem hohen Bogen ein Riesenfropfen davon in die Luft und war nie mehr gesehen. Und jetzt habe ich gerade gefunden, er ist auf meinem Fuß gelandet, auf meinem Oberschenkel gelandet und hat sich auf meiner Hose breit gemacht. Schön. Na toll. Ich dachte mir, du wolltest auch was sagen. Hat dir wohl nicht geschmeckt? Das konnte ich ja vorher noch nicht wissen. Ja. Nein, aber. Okay, jetzt haben wir es gefunden. Ich kann mich beruhigt nachher auf die Couch legen. Genau, und die Couch ist noch sauber, hat nichts abgekriegt. Okay. Gut. Jetzt kriege ich eine Erkältung bei dem feuchten Oberschenkel. Hatschi. Ja, wo war ich stehen geblieben? Berlin wird freundlicher. Sowieso. Ja? Berlin und, ist immer freundlich. Und eher eine Kampagne, aber ich habe von der Kampagne noch gar nichts mitbekommen und ich lebe oder bin oft am Puls. Echt? Berlins. Aber du liest wahrscheinlich oder hörst keine Medien, Nachrichten oder sonst was? Wird das nur über die Medien verbreitet? Also ich habe übers Radio gehört. Okay, es stand auch in einigen Zeitungen. Was ist jetzt unsere Aufgabe als Berliner? Nein, also es ist so, dass sozusagen berufsmäßige Berliner, also Taxifahrer, Bus- oder Bahnfahrer, Polizisten. Du meinst Berliner, die im Prinzip mit einem ganz nahen Tourismus sind? Ja, und auch die Straßenreiniger, also insgesamt wohl 13 Unternehmen, die sich sozusagen vertraglich an diese Kampagne gebunden haben. Die machen da mit. Und der Titel dieser Kampagne ist Herz und Schnauze. Na, und wenn der zusammenpasst in Berlin. Genau. Und in Berlin findest du gute Laune-Botschafter, die unterwegs sind und die verteilen halt so Merchandising-Artikel, würde ich mal sagen. Und zwar Flyer, Aufkleber, Pins oder auch Postkarten mit kecken Sprüchen, habe ich gelesen. Aha. Ja, ich habe zwar jetzt gerade keinen parat, aber vielleicht findet man das. Deinen Spruch fand ich ganz keck. Ja. Hau ich auf die Fresse. Wir könnten ja jetzt mal ein paar Minuten Berlin an, sodass das vielleicht zum Thema passt. Ja, ich habe gemerkt beim Hören der Podcast, dass wir schon genug Berlinern. Echt? Ja, ich glaube, es ist deutlich rauszuhören, dass wir aus Berlin sind. Ja. Letztendlich soll diese Kampagne eine serviceorientierte, weltoffene Stadt präsentieren. Ne? Und weißt du eigentlich, wie viele Touristen täglich in der Stadt unterwegs sind? Nee, und das möchte. Ungefähr 350.000, sagt man. Am Tag. Ja. Achso, hier ist sogar noch ein Beispiel, wie man so Berliner Dialoge hat. Zum Beispiel, wenn einem Berliner Guten Morgen gesagt wird, kommt dann sowas wie: Was soll daran schon gut sein? Nach dem Motto. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Und das Ganze ist natürlich nicht umsonst, weil auch jede Kampagne kostet. Das kennen wir ja von der Be Berlin Kampagne. Hier werden die Kosten auf 200 oder mit 200.000 Euro beziffert. Mhm. Also doch nicht ohne. Und die ist nur zeitlich begrenzt. Ich glaube, die geht über den Sommer, bis über den Sommer raus und dann kann Berlin wieder unfreundlich. Ich wollte gerade sagen, also Berliner, nur bis zum Herbst zusammenreißen. Am 11. März ist diese Kampagne ins Leben gerufen, wurde sie vorgestellt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir mal Taxifahrer zum Beispiel sehen, die super freundlich sind. Ja, also wenn die Taxifahrer genau dasselbe Informationsangebot wie ich nutzen, dann werden sie wohl davon nicht wissen. Ja, oder musst du mal freundlich deinen Busfahrer morgens grüßen? Die sind immer freundlich. Ja, also ich denke auch überwiegend kenne ich auch nur freundliche Busfahrer. Ja, also ist ja immer so, wenn die halt blöd angemacht werden, dann sind sie halt mal schlecht drauf. Die sind nur unfreundlich, glaube ich, wenn sie erfahren, dass sie zu wenig Geld verdienen. Ja, naja. Ein Thema für sich, würde ich sagen. Obwohl, die BVG setzt die Preise jetzt wieder hoch. Und weißt du, warum? Also die Touristen sollen, habe ich heute gerade gehört, die Touristen sollen tiefer in die Tasche greifen. Hm. Und der Grund ist, dass die Touristen aus anderen Städten höhere Preise gewohnt sind. Hm, ist das doch mal ein Argument. Das ist doch mal freundlich, ne? Naja, klar. Das ist Herr Stumowski. Wusstest du eigentlich, also ich wusste es nicht, wie die Berliner Hauptstadtkampagne irgendwie der Slogan eigentlich ist? Der Be Berlin, oder? Nee. Eigentlich heißt der Berlin the place to be. Das habe ich auch schon gehört. Ich hätte gedacht, der also ist. Hat man schon mal gehört, ne? Ich dachte, der Berliner Slogan ist: Ich hau dir auf die Fresse, dann wirst du in die fahren. Da war es wieder, genau. Ja, also mehr Informationen zu dieser Kampagne habe ich nicht, aber. Reicht ja auch langsam. Ja, war ja auch sehr detailliert, sehr ausführlich. Ne? Ja. Ich bin gespannt, ob sich was ändert, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und die Messe Berlin er gehört nicht zu den Unternehmen, die sich sozusagen vertraglich an die Kampagne gebunden haben. Aber die, du wirst es ja sehen, du bist ja auch auf der ITB. Ja, morgen. Genau, die haben freiwillig sich der Aktion angeschlossen und haben, morgen wirst du da sozusagen ein paar, wie stand es hier, ein paar gute Laune Botschafter finden. Ja, na, dann werde ich ein paar Pins und so einsacken und dann verlosen wir die hier. Ja. Oder ein paar Postkarten. Dann verlosen wir gute Laune. Ja, na, brauchen wir eigentlich nicht, weil man hat ja schon gute Laune runtergeladen jetzt gerade. Ja. Und zwar mit Berliner Charme. Absolut. Das zeichnet du Berlin kannst du mir auch gerne Berlinern, also ich habe damit dann noch kein Problem. Das ist, ich finde, anders als zum Beispiel in Bayern oder in Sachsen, wenn man den Dialekt wirklich spricht in Berlin, hat es sowas von, ich würde nicht sagen asozial, aber der normale Berliner Berlinert eigentlich nicht. Na doch, du Berlinerst aber auch ganz schön. Du, man merkt schon sehr. Der Berliner spricht normal so Hochdeutsch. Also. Ja. Nein. Berliner Dialekt ist. Soll ich jedes Mal ein Piep einspielen, wenn du Berlinerst? Also pass auf, ich würde sagen, ich das können Berliner ja unsere Zuhörer. Nicht. Ja, ich Berliner nicht. Du sprichst, als hättest du einen Stock im A, allerwertesten. Genau. Ich würde sagen, wir lassen die Zuhörer das einfach entscheiden, ob du Berlinerst oder nicht. Oder ja, ob wir Berliner oder nicht. Generell, du, wenn du richtig Berlinerst, dann hört sich das aber anders an, glaube ich. Nee, oder? Richtig Berliner tun ja nur die Brandenburger. Ach so? Mhm. Ja. Das sag ich zum die ersten. Brandenburger Berlinern am extremsten. Aha. Ja. Das will ich. Aber ist ja auch egal. Ich wollte gerade eine Brücke zu den Kontaktmöglichkeiten schlagen. Schlag doch mal eine Brücke. Mach mal hier. Also, wenn ihr der Meinung seid, wir Berlinern oder... Ja. Oder wir Berliner nicht. Stefan davon überzeugen wollt, dass er kein Hochdeutsch spricht, dann schickt uns doch eine Mail. Wenn ihr andere Probleme und Sorgen habt, könnt ihr die uns auch per Mail schicken. Oder es gibt noch tausend andere Wege, uns zu erreichen. Und die erfahrt ihr jetzt von unserem Hochdeutsch sprechenden Berliner Stefan. Guten Abend. Ja, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an blog@über.de. Jetzt muss ich aufpassen, weil René zückt gleich seinen Stift und schreibt alles auf. Oder ihr nutzt das Kontaktformular im Blog oder die Kommentarfunktion. Hier, warte mal. Du sagst schon, oder die Kommentarfunktion. Das Original Kommentarfunktion. Nee, das ist auch die Tonalität. Nein, das ist auch die Tonalität, die in dir steckt. Ich spreche doch nicht wie Angela Merkel. Nein, stimmt. Das... Aber mir hat eben, als ich sagte, Kommentarfunktion, hat sich das mehr so angehört hier wie Jauch. Ach so? Alternativ könnt ihr auch anrufen und zwar unter der Telefonnummer. Jetzt musst du mal von vorne machen, jetzt ist der Zusammenhang völlig verloren. Ja. 030 202-36803. Genau, ja. Und die Anzug kostet nichts, wenn ihr eine Telefonflatrate habt. Erstens das, weil das läuft jetzt über Peter Zahlt, kann man ja mal sagen. Ach ja? Das war vorher? Go Yellow. Richtig. Nee. Ja. Go Yellow ist der Strom. Go Yellow. Ist, war schon richtig. Es gibt aber auch gelben Strom. Yellow Strom. Ja. Ja. Aber es hat nichts miteinander zu tun. Nein. Okay, außer gelb. Genau. Gut. Ja. Sehr schön. Finde ich auch. Was sehr haben wir noch freundlich. Für ein Thema? Ja, du hast da so eine Kiste vor dir liegen. Cool, ne? Eine ganz tolle Kiste. Ich habe meine Notizen. Ich hatte der Beitrag, der war ja schon zu lesen. Ich habe bei eBay eine hochtechnische Gerätschaft ersteigert. Echt, du kaufst Technik bei eBay, ja? Ja, es hat... Ich habe ein neues Hobby. Ja. Ich steigere Technik, die vorher hunderte von Euro gekostet hat, für weniger als 20 Euro. Dein wie viel das Hobby ist das? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ach so. Aber ist ja auch egal. Was ich dir nur, zeigen wollte, Stefan, ich komme einfach nicht von weg. Ne? Ja. Der Hersteller dieses Gerätes ist Siemens. Irgendwie, man hat nie bei Siemens gearbeitet, aber fühlt sich so extrem verbunden, als hätte man da 6 oder 7 Jahre seines Lebens verbracht. Ja, ist unglaublich. Ne? Ist ein komisches Gefühl. Ja. Irgendwas hat mich hingezogen. Aber man muss auch sagen, Siemens... Ein großes deutsches Unternehmen. Ja, gute Technik. Stimmt, unter mein anderem. Mein Rechner, mein PC zu Hause ist auch von Siemens. Fühlst du Siemens? Genau. Unter anderem auch die Haltestellen-Dinger, Bummens da. Ne, die Haltestellensysteme in Berlin sind auch von Siemens. Ah, okay. Ne, diese, ne, wo, ja, die, wo die steht, wann der nächste zukommt. Ja, Daisy. Mir fehlte das Fachwort. Warum Daisy? Digitales Anzeigesystem oder so, ne? Na, du weißt doch sowas immer. Ja, ich glaube, so in die Richtung. Halt. Ich wollte mit meiner ernsthaften Frage nur Informationen für, den Besucher, ja, für okay. den Besucher, für den Zuhörer. Für unsere Besucher hier erlauben. Ja. Schön, dass ihr uns besucht habt. Ja. Nee, und ich hatte jetzt gerade auch von Siemens, aber habe ich dann nicht ersteigert, weil fand ich dann doch nicht so toll. So ein Stift, den du über eine Buchzeile ziehst und er scannt dabei den Text ein. Ach, sowas kenne ich. Aktueller Geburtsstand war ein Geburtsstand war 1 Euro. Aha. Ja. Aber ich dachte, man muss ja nicht alles haben. Der Staune hier, das du jetzt. Ja. Ja, Julia kann sich das Grinsen auch nicht verkneifen. Was sagt die Uhr? Ja, wir können mal Musik spielen. Du hast da bestimmt einen Song rausgesucht. Das machen wir wie schon in der Vergangenheit. Mhm. Stefan sucht wieder einen richtig super tollen Song raus. Natürlich. Und na, ist doch aber cool. Dann freue ich mich, den Podcast anzuhören, um rauszufinden, welches Lied wohl gekommen ist. Ja, super. Ja, also jetzt eine ganz, ganz hippe Nummer. Ganz hipp. Ja, also die Latte für Stefan mal ein bisschen hochlegen. Mhm. Eine ganz hippe Samba-Nummer hat Stefan heute rausgesucht. Samba? Dann da bin ich gespannt, ob das Music Network da was bietet. Genau. Die Musik wie immer unter mivio.com, music.mivio.com. Ja. Oder einfach Podsafe Music Network. Und wir schaukeln uns jetzt in die Pause zu den schönen Klängen, die Stefan uns rausgesucht hat. Genau. Und hören uns gleich wieder. Ja, sehr schön. Und ich habe eben zum letzten Thema, fällt mir gerade noch was ein, zu dieser Gerätschaft. Ja, Das ist jetzt irgendwie ein Rückwärts-Cliffhanger. Ja, macht ja nichts. Ich greife jetzt nach der Pause das auf, was vor der Pause war. Eigentlich macht man es ja umgekehrt, aber ist egal. Weißt du, wo man so eine MMC-Karten herkriegt? Wo man die herkriegt? Ja, also es sind ja, die sind ja flacher als die SD-Karten, ne? Diese MMC-Karten. Mhm. Und die, du kriegst die nirgendwo mehr zu kaufen. Also ich habe bei Amazon geguckt. Ja, ist bei, ja auch kein zeitgemäßes Gerät mehr. Ja, aber es ist traurig. Du kriegst sie auch nicht bei eBay. Hm. Ich brauche einfach nur eine blöde SD-Karte. SD-Karten sind, glaube ich, die passen ja nicht mehr rein. Ja. Die SD-Karten sind ja dicker. Das ist Pech. Schön, da hat man so ein hochtechnisches Gerät, was übrigens auch Chipkarten lesen kann. Ja, das fand ich sehr. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, ich habe nur die Software dazu noch nicht gefunden. Gut, okay, ich dachte, du kannst mir da einen heißen Tipp geben. Nicht wirklich. Das muss, kannst du wenigstens sagen, MMC. Guck doch mal bei eBay. Nee, den Tipp gebe ich dir garantiert. Nee, weil es Blödsinn, ne? Da ist ja das Porto dann höher. Findest du eBay nicht so toll? Das ist ja, nee. Gibt es noch eine alternative Plattform? Auktionsmäßig? Ja. Nö. Ricardo gab es mal, aber das ist doch eBay. Ah, es gibt sicherlich oder noch Alternativen. Oder Hood hier, wie heißt er? Robin the Hood. Keine Ahnung. Rückwärtsversteigerung. Ach, da fällt mir gerade ein, ich habe ein ganz interessantes System neulich entdeckt. Ah. Ganz, ganz interessant. Werbung. Ganz interessant. Ja, Werbung hatten wir schon vielleicht darüber gesprochen, ich weiß es nicht. Du wirst mich dann sofort anhalten, falls du es schon kennst. Werbung habe ich dazu gesehen auf dem Sender, wo immer der Typ einen so anbrüllt und sagt, kann doch nicht so schwer sein. Ein Ach Fisch so. Mit A. Ja. Barsch. Genau. Ja, wir haben einen Anrufer an der Leitung. nee. Und da lief Werbung für eine Plattform, die heißt Swoop. Swoop. Ja. Und dort ist es so, da wurde zum Beispiel in dem Fall, den ich gesehen habe, ein MacBook gerade präsentiert. Hm? Und der aktuelle Geburtsstand lag bei 500, nee, oder 300? Ich glaube 300 Euro. Hm? Ist auch wurscht, spielt nämlich gar keine Rolle. Und es waren nur noch 10 Sekunden. Aha. Und MacBook Pro kostet normalerweise 1.800 Euro. Ne? Und jetzt dachte ich, aha, ist ja interessant. Wenn du jetzt bieten würdest, dann, meine Güte, kriegst du so ein MacBook mal locker unter 1.800 Euro. Waren ja nur noch 10 Sekunden. Hm. Aber das habe ja ich mir mal genauer angeguckt, wie es läuft. Ja. Wenn einer bietet, dann wupp, werden 10 Sekunden wieder aufgerechnet. Ach so. Und jetzt geht es noch weiter. Dadurch hat sich die Auktion erstmal hingezogen. Ich habe es beobachtet. Irgendwie über mehrere Tage. Hm. Ne? Also da stehen dann schon irgendwie 10 Sekunden oder manchmal stehen 2 Minuten. Und aus diesen 2 Minuten ziehen sich dann noch über mehrere Tage hin. Hm. Weil immer, wenn einer bietet, wupp, kommen wieder ein paar Sekunden drauf. Ne? Und das ist ja natürlich auch eine clevere Strategie. Jetzt kommt der nächste Punkt. Immer wenn du bietest, geht es nur 1 Cent höher. Ach so. Aber jedes Gebot kostet 50 Cent. Du musst 50 Cent bezahlen. Genau, du kaufst Bits ein oder Gebote. 1 Cent kaufst du. Ne? Und bezahlst dafür 50 Cent. So ist es bei dieser Auktion gewesen. Mhm. Es gibt auch noch andere Auktionen, die in anderen Größenordnungen. Mhm. So, und jetzt musst du das mal durchrechnen. Wenn der Laptop oder das Notebook angefangen hat bei 0 Euro, das gibt es ja auch sowas. 0 Euro auf in 1 Cent Schritten auf 300 Euro. Überleg mal, was da für eine Summe fürs Unternehmen zusammenkommt, was das macht. Ja. Und sie machen dann, sie haben auch alte Gebote, da zeigen sie dann, ha, da hat einer das letzte, ja, da steht dann ganz groß, das letzte Notebook wurde verkauft für 500 Euro, im Handel kostet es aber 1800 Euro, derjenige hat 700 Euro gespart. Ist ja auch gelogen. Weil der muss ja, du musst ja die Gebote von ihm noch, ja. Und also das ist, in meinen Augen ist das ein System, was nur Verlierer produzieren kann. Also jeder, der dort bietet... Ja, außer die Firma selber. Ja, überleg mal, wenn du dort bietest und du sagst ja alles klar, ich biete halt, wenn 50 Cent ein Gebot kostet, biete ich halt ungefähr 500 Euro rein, zahle dann noch die 300 Euro, die ich dann letztendlich fürs Ding zahlen muss und habe 1000 Euro gespart. Hm. Aber wenn du erstmal 500 Euro reingebuttert hast, dann kannst du noch nicht mehr aufhören, weil dann sind 500 Euro weg. Ja. Einfach so weg. Ne? Nee, das ist natürlich... Also das ist schon ein ganz schön krasses System. Aber es scheint ja Leute zu geben, die da mitmachen. Ja, du kannst irgendwie auch einen Roboter einstellen, man muss sich dann da anmelden und dann kannst du dem wahrscheinlich so wie bei eBay sagen, hier, biete mal immer bis zu der und der Summe immer hoch. Naja. Also ich finde es, muss ich ehrlich sagen, meiner Meinung nach du würdest da nicht stellen. Sehr, sehr fragwürdig. Ja. Kann man sich mal angucken, Swoop irgendwie und ja, entscheidet für euch, wie ihr es findet. Man kann es aber auch sein lassen. Ja, ich finde, die Geschäftsidee ist genial. Also es hat hier, der Alex Wunschel hat es mal durchgerechnet, der kam bei 15.000 Euro an für ein MacBook Pro, was das Unternehmen bekommt. 15.000? Ja, ich glaube aber, dass er sich da verrechnet hat und dass es weit mehr ist. Aber ich bin in Mathe auch nicht so gut. Ja. Das habe ich zu meiner Verteidigung jetzt gesagt. Ja. Ja. Genau. Das dazu. Mhm. Ja, wir haben wir noch ein Thema? Müssen wir noch was aufbereiten vielleicht? Was aufbereiten? Nicht wirklich, oder? Wir hatten ja vorher überlegt, worüber sprechen wir und was machen wir und da fiel so das Thema Frühling. Mich da erinnerst du dich? War ich dabei? Ja. Da habe ich sogar von dir als Reaktion bekommen, hey cool, ja, müssen wir machen. Hä? Jetzt aber das René, war nicht heute, oder? Der Alkohol. Ach, ich muss aufpassen hier mit der Hose. Ja, ist schon nass? Nee. Schon kalt? Nein, Frühling, Frühling, ja. Aber Frühling steht heute. Der Tür. Ja, dann lass mal rein. Machen wir die Tür auf. Ja, aber die letzten Tage waren nicht wirklich sehr frühlingshaft. Naja, war eher so ein bisschen herbstlich, ohne Blätter. Herbst ohne Blätter mit viel Wasser von oben. Ja, das ist nur wahr. Nein, aber Frühlingsbeginn, ja, das wird ja hoffentlich besser. Schon. In wenigen Tagen. Genau, am 22. Am 21. oder? Am 21. kann sein. Also für mich sind die immer am 21. Die Sommerzeit wartet auch auf uns. Richtig, noch eine Woche. Eine Stunde vorstellen, ne? Ja, woran merkst du dir das immer? Woran ich mir merke? Ich mache einen Kalender auf, gucke in den Tag rein und da steht dann Sommerzeit plus eine Stunde. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sich das zu merken. Manche sagen Winterschlaf. Also im Winter kannst du schlafen, also hast du eine Stunde mehr. Und im Sommer logischerweise dann weniger. Ich würde sagen, als Eselsbrücke, wir wollen ja schnell in den Sommer reinstarten. Da drehen wir die Uhr mal vor. Ach so. Und beim Winter sagen wir, nee, wir wollen den Winter noch gar nicht. Lass uns schnell noch mal die Zeit zurückdrehen. Beim Winter sagen wir, schnell Weihnachten muss kommen. Wir müssen schnell Da sagen wir, die kalte Zeit kommt. Lass uns schnell die Uhr zurückdrehen, damit der Winter nicht so schnell kommt. Naja gut, das ist jetzt, finde ich jetzt nicht so doll als Eselsbrücke. Na, pass mal auf. Und einige unserer Zuhörer werden das an ihre Kinder und Kindeskinder weitergeben und die werden dann sagen zu ihren Kindern und Enkeln, ja, meine Oma, meine Uroma hat damals einen Podcast gehört. Hä, Podcast, du warst dein Altes, hat die gehört. Genau. Und da war einer, der hat gesagt, eine gute Eselsbrücke ist, dass man im Sommer eine Stunde vorstellt, weil man schnell in den Sommer will. Schneller ins Strandbad. Schneller ein Strandbad. Dann lass uns noch 2 Stunden vorstellen. Ja, kann man ja auch machen. Seit wann gibt es denn die Sommerzeit eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube 1970 irgendwas, ne? Wenn Julia nicht im Internet shoppen würde, dann könnte sie uns das sagen. Sie sieht so von hier so ein bisschen gelangweilt aus. So. Sie hängt so vorm Rechner. Sie hat die Hand ins Gesicht, nee, das Gesicht in die Hand gestützt, ja, und guckt ganz verträumt. Verträumt? Ja, was, ja, guckt sie sich da an? Na, Kleider guckt sie sich an. Kleider? Ja, für Mädchenkleider. Für Mädchen. Mädchenkleider. Ja. Ja, Sommerzeit, Winterzeit. Ja. Barb Haken dran. Und hast du dazu noch was zu erzählen? Was? Hast du dazu noch was zu erzählen? Zur Sommer- und Winterzeit? Ja. Nö. Okay. Ich find's gut, wenn es früh hell ist. Ich find's auch gut, wenn es hell ist. Ja, erstens spare ich Strom. Und ja, man kommt besser aus den Federn. Das stimmt. Aus den Federn. Und außerdem ist es sehr aus den Federn. Ja. Außerdem ist es sehr, sehr schön, wenn man Sonnenstrahlen ins Gesicht bekommt. Das sowieso, ja. Aber du kannst auch ins Solarium gehen. Der Gefühlscast. Das ist das erste Mal in Deutschland 1916 bis 1918, das erste Mal die Sommerzeit. Und dann nochmal von 1940 ab wieder. Also von 1916 bis 1918 ab Sommerzeit und dann ab 1940. Ja, dann wurde es mehrmals. Bist du bei Wikipedia? Nein. Oh, dann kannst du vergessen. Und das dritte Mal ab 1980. Das ab 1980 in der BRD und in der DDR. Aha. Ne, das wurde dann europaweit irgendwann eingeführt, ne? Aber erst später. Das war noch echt? Danach. Das kam erst später, glaube ich. Aha. Julia macht ja richtig mit. Ja, willst du deine Stimme heute mal hören als Podcast? Dann kannst du dir den. Das ist der Einstieg. Letzte Woche gab es doch auch ein großes Ereignis, ein großes negatives Ereignis. Ich glaube, ich weiß. Du weißt, worauf ich anspiele, die ganze Welt hat darüber gesprochen, ne? Na, die ganze Welt sicher nicht, aber auf jeden Fall. Du wirst es nicht glauben, in Twitter habe ich gelesen, dass ich wusste, dass es CNBC früher darüber berichtet hat, als irgendein deutscher Nachrichtensender. Und CNN war sogar vor Ort gewesen. Aha. Ja. Ja. Also, wir reden über den Amoklauf. In, wie hieß der, Winningen? Winningen. Hat man jetzt eigentlich so oft gehört, man weiß trotzdem. Ja. Und wir wissen wieder, wer schuld ist. Na? Ja, wie bei allen anderen Amokläufen auch. Computerspiele, Pistolen zu Hause. Ja, mit den Computerspielen wird ja immer vorgeschoben. Also ich mag Gewaltspiele auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe auch den Sinn von Gewaltspielen nicht. Aber ich glaube, ich habe den wahren Grund, woran es liegt. Ah, woran liegt es denn? An Schusswaffen und scharfer Munition. Wenn ich höre, dass er gezielt mit Kopfschüssen die Leute getötet hat, dann habe ich eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Na, ich verstehe es mit den Waffen. Ich weiß, wenn sie Waffen nicht geben würde, ich verstehe nicht, warum muss. Der hat irgendwie 4600 Schuss zu Hause gehabt. Wozu muss ein normaler Mensch. Über 18 Waffen hatte der Papa in seinem. Wozu muss ein normaler Mensch sowas im Schrank haben? Das ist für mich unbegreiflich. Also, ich selber kenne mich mit Sportschützen nicht aus. Ich weiß nicht, was man da braucht und. Ja, also, ich bin der Meinung, bevor man, wie gesagt, Gewaltspiele mag ich nicht und diese Ballerspiele, aber bevor man die verbietet, sollte man doch einfach mal an die. An das Tötungsmittel rangehen, dann sollte man lieber Schützenvereine verbieten. Gut, aber da wird man. Oh, jetzt haben wir keine Schützenverein-Zuhörer mehr. Genau. Ich möchte mich noch bei allen Schützenverein-Zuhörern verabschieden und entschuldigen, aber. Ach so, ja, genau, Julia, genau. Hey, jetzt hast du so abrupt beendet. Ja, genau. Tut mir leid, aber es ist halt meine Meinung. Ich glaube, wenn es die Waffen nicht geben würde, wäre es um einiges schwieriger, den Amoklauf durchzuführen. Das auf Computerspiele zu reduzieren, finde ich Quatsch, weil man braucht eigentlich auch nur durchs Fernsehprogramm zappen. Und dann hat man, glaube ich, genug Aber Anreize. Ich glaube schon, du denkst, man ist ja immer, was man denkt. Ne? Ja. Mit Sachen, mit denen man sich doll beschäftigt, das geht auch in einen über. Ne? Und ich kann mir schon gut vorstellen, wenn ich in einem Computerspiel, da bin ich als Person ja, das heißt, ich projiziere diesen Schützen, als der ich durch die Gegend laufe, in mich rein. Das heißt, ich setze mich damit auseinander. Ne? Da werden wahrscheinlich ein paar Synapsen dann verknüpft. Und ich glaube schon, dass das dazu führen kann, dass die Hemmschwelle niedriger ist. Und jetzt werden wahrscheinlich einige aufschreien, aber ich akzeptiere ja auch die Gegenmeinung. Ne? Ja. Okay. Und jetzt wird nämlich die Gegenseite, das habe ich oft schon gelesen im Internet, wird die Gegenseite sagen, ja, dann müsste Space Invaders auch verloren gehen. Aber da ist ja der Abstraktionsgrad ein völlig anderer. Ne? Ja, aber egal. Ich meine, nach so einem Ereignis diskutieren wir ja eh immer aufs Neue. Und das war jetzt wirklich der dritte Amoklauf innerhalb der letzten fünf Jahre. Und sie werden erst beim 10. feststellen, dass es an den Schusswaffen liegt und an der scharfen Munition. Ja. Weil mit Platzpatronen ist es einfach schwieriger, einen Amoklauf durchzuführen. Und wie wurde es gesagt, das Waffengesetz sieht ja vor, dass die Waffen unzugänglich aufzubewahren sind. Und wenn die Leute halt die Waffen frei rumliegen lassen, da kann, ich find, kann man sonst was machen. Also ich hoffe, dass der derjenige, der dafür zuständig war, dass der Junge an die Waffen gekommen ist, der sie also nicht... Ich glaube, der Papa wird sich auch ordentlich verantworten müssen. Ja, und ich finde das auch zu Recht. Also das sollte man ordentlich ahnden. Weil jetzt durch so eine kleine Nachlässigkeit sind jetzt andere Eltern ohne Kinder, ne? Hm. Ja. Und zwar die Berliner Woche, ein regionales Tagesblatt hier in Berlin, habe ich aufgeschlagen und du darfst das selbe Erlebnis jetzt mal haben. Stell dir vor, es ist, du hast gerade davon gehört, da ist einer Amok gelaufen und so, kommst abends nach Hause und jetzt machst du die Zeitung mal auf. Ah, ja. Ist das krass? Hellersdorfer Schützenverein ist stolz auf seine Jugend. Man macht die Zeitung auf und es ist so ein krasser Anblick. Da sind zwei Mädchen und ein Junge, schätzungsweise im Alter von, der Junge ist 12 bis 14 Jahre, schätze ich die Kinder hier. Mhm. Und alle drei haben dickes, fettes Gewehr in der Hand. Ja. Ist der erste Hellersdorfer Schützenverein, ne? Ja, und den können sie gleich wieder zumachen. Also da, ich finde, es müssen keine 12- bis 14-jährigen Kinder an der Waffe ausgebildet werden. Hm. Ja, die Frage ist ja auch, ein Schützenverein, was macht ein Schützenverein? Was kennt sein Schützenverein? Der bringt Leute in friedliche Atmosphäre zusammen. Friedlich man schießt auf ein paar Dosen. Hm. Aber zur Verteidigung der Berliner Woche muss man sagen, dass die am 11. März erschienen ist. Und ja. Aber trotzdem, mal, ich finde es krass. Es ist makaber, aber da kann ja die Zeit auf der nicht. Titelseite wäre dieses Foto noch extremer. Ich finde das Foto völlig daneben. Hm. Ich kann doch keine Kinder mit einem Gewehr Foto von KT. Ja. Also ich kann nicht Kinder mit einem Gewehr abbilden auf einer Zeitung. Also ja. Das finde ich. Und das Mädchen davon hat auch noch so ein Tuch hier oben, wie die Israelis umhaben. Ne? Also ich finde das Foto... Selbst und ohne diesen Vorfall finde ich das Foto völlig daneben. Hm. Ja, und dann schreibt noch ein Leser. Er ist auf der Schützenverein, ist stolz auf seine Jugendmannschaft. Steht hier, trefflich qualifiziert. Okay. Ja, egal, also finde ich nicht gut. Finde ich überhaupt nicht gut. Ich finde, Waffen gehören nicht ins öffentliche Bild. Nein, was würde ich mit einer Waffe? Ja. Genau. Und jetzt wunderst du dich, warum wir Pushing Daisies gucken. Ja. Mich wundert hier gar nichts mehr. Alles klar. Genau. Also. Ja. Jetzt überlege ich gerade. Hm? Ja, wir haben auch Geburtstagskinder. Genau, so können wir, ich wollte gerade sagen, so können wir die Sendung nicht abschließen. Nein. Das ist ein Wert zu. Mit so einer Stimmung. Geburtstagskinder haben wir noch. Kommen wir mal zu was Fröhlichem. Geburtstagskinder. Warte mal, kriegen wir noch irgendwie dann einen sauberen Übergang? Ich guck mal, ich habe hier in meinem kleinen Gerät mir Notizen gemacht. Also, ich muss nachträglich zwei Renés gratulieren. Warte doch mal, ich habe vielleicht noch... Willst du die Kinder jetzt, die Geburtstagskinder an die Schützenkinder ranhängen? Ach so. Wir müssen jetzt irgendein neutrales Thema noch dazwischen schieben. Ein neutrales Thema. Ja, hier fährt gerade, glaube ich, ein Auto draußen lang mit lauter Musik. Okay, neutrales Thema. Sag mal, weißt du, wo man Multimedia-Cards herkriegt? So sehr neutral. Irgendwas unter 32 MB? Na, guck doch mal im Geschäft nach. Ja, das gibt's ja nicht mehr. Die haben ja nicht mal mehr 512. Die haben doch sogar noch Disketten. Da werden nein, die haben Dinger nicht mal... Ja, das ist komisch allerdings. Ja. Die haben aber nicht mal 512er MB Kompaktflashkarten. Überleg mal, die haben Disketten mit 3 Megabyte. Und ich so eine MMC-Karte hatte ich damals bei einem Pocket-PC. Wenn ich den noch finde, kannst du vielleicht echt? Eine haben. Gut, und den Pocket-PC kannst du bei eBay versteigern. Kriegst du garantiert 20 Euro für. Nee. Dann gib mir versteigere ich bei eBay. Ja. Ja, du hast so einen hohen Stundensatz, siehst du, wenn man so viel Geld die Wohnung. Ich schreibe auch nicht wegen 2 Euro an die Bahn. Also. Sehr gut. Ja. Ja. Da haben wir sogar noch ein Thema im Blogcast. Sag mal, aber Geburtstagskinder eigentlich oder so? Ja. Wäre doch jetzt eigentlich der gute. Du willst nur deinen Song wieder hören. Zeitpunkt? Nee, nicht unbedingt, mir ist egal. Beim letzten Mal hatten wir den anderen gespielt, ne? Ausführlich, genau, weil das ja unsere Geburtstagssendung zum 3-jährigen Jubiläum war. Haben wir mal von vorne bis hinten den ursprünglichen Geburtstagssong. Happy Birthday Song. Dann hören wir jetzt nochmal den anderen. Dein Song. Ja, gut. notgedrungen lassen was über uns ergehen. Komm, drück schon Play, drück Play. Ja. Happy birthday to you. René und René, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du kennst so viele Renés? Ja, ich kenne 4, 5, 6 Renés, glaube ich. Oder ist es also bei dir so, dass du... Das muss nichts Besonderes sein anscheinend. Dass ja. du sagst, wenn du mein Kumpel sein willst, tut mir leid, Andreas, hast du keine Chance. Musst René heißen. Musst René heißen. So würde ich das jetzt nicht sehen. Was fehlt dir in der Sammlung noch für Name? Nee, sage ich nicht. Auf jeden Fall ist der eine René unser... diejenige Person. Der Baywatch René. Richtig. Ach Mensch, ja. Ja, und der aktuelle Stand ist, ich bin mit ihm in Verhandlung, ja? Aber ich konnte ihn noch nicht hundertprozentig überzeugen. Wir schauen mal. Was will er denn haben? Das verrate ich dir nicht. Ja, okay, versuch es. Das wird schon irgendwann klappen. Also ich bin da recht zuversichtlich. Ich setze die finanziellen Mittel dafür auch hoch. Du? Ja, also ich lasse mir zu, wir müssen ja immer uns das teilen irgendwie. Mhm. Ja. Geh noch ein Stückchen, wir Übrigen, kriegen den schon her. Habe ich neulich gesehen, Franz Beckenbauer hat wohl, das fällt mir gerade ein, das passt natürlich jetzt hier nicht zu. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch, René und René. Genau. Hast du noch Geburtstagskinder? Nee. Habe ich neulich in Julias Großmutter hat den Geburtstag. Nee, Quatsch, die hat auch irgendwann den Geburtstag. Julias Opa hat den Geburtstag. Julias Opa? Ja. Kenn ich den? Ja. Doof. Hä? Das ist der. Eine ganz tolle Story haben wir gemeinsam dort erlebt. Eine richtig geile Geschichte haben wir bei Julias Großeltern erlebt. Ja, Stefan, okay. Und ich. Ja, okay. Lass uns nochmal rauskramen. Die Tassengeschichte. Tasse, ja. Und zwar gab es Tee. Wir haben dieses DLAN eingerichtet. Ja. Internet über die Steckdose. Wer wissen will, wie das geht, guckt sich den Beitrag nochmal an. Und Stefan und ich hatten jeweils eine Tasse mit heißem Tee und ist mir die Tasse runtergefallen. Ich hatte Kaffee. Also das Kaffee, ja. Ich trinke ja keinen Kaffee. Ist mir das passiert oder dir? Siehst du so verschwunden? Mir passiert soweit nicht. Stimmt, und ich hatte meine Tasse hochgenommen am Henkel. Und dann hat es Klirr gemacht. Und dann ist die Tasse vom Henkel gefallen. Und alles nur, weil die Tasse, wie wir dann im Nachhinein erfahren hatten, an den Henkel geklebt wurde. Wahrscheinlich mit irgendeinem unbrauchbaren Kleber, der zumindest nicht jetzt beständig ist. Wäre doch schade, wenn aus dem Service eine Tasse fehlen würde. Richtig. Seitdem fasse ich Tassen nicht mehr am Henkel an. Seitdem trinkst du kein Tee mehr. Ja, genau. Der Opa. Immer wieder lustig. Erinnere mich auch sehr gerne daran. Auch habe ich schöne Sachen zusammen erlebt. Ja, echt mal. Demnächst ja wieder. Bloggerparty. Da bin ich mal gespannt. Termin ist in Planung. In Planung. Du planst ja ich auch. Fehl noch. Ja, ich fehl noch. Ja, ich werde aber jetzt, ich habe mir schon aufgeschrieben in mein Siemens Unifier, dass ich nächste Woche mal einen Blick in den Kalender werfe und quasi mitterminieren werde. Echt? Na, da bin ich echt gespannt. Ja. Übrigens, wenn man dabei sein will, kann man uns ja mal eine E-Mail schreiben und sich schon mal anmelden. Fürs Bloggertreff? Ja. Was? Nee, wenn jetzt Zuhörer, die wir nicht kennen, weil vielleicht passen die ja nicht in deine Namenssammlung. Ach, wenn die nicht René heißen. Ja. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht dann wissen wollen, wie man da hinkommt und so. Ja, ist ja egal, wenn ihr dabei sein wollt, dann schickt uns einfach eine Mail. Genau. Man muss das ja auch ein bisschen planen, vielleicht reicht die Location ja gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein Brunch. In der Szene. Ach, dafür. Oder was meinst du? Ich dachte, wir müssen die richtig große. Ach, die ist doch noch ewig. Nein, wir müssen die ist im wir Sommer. Wir reden ja aneinander vorbei. Ja, richtig. Nee, okay, zu dem Blockbrunch seid ihr nicht eine. Doch, wenn ihr dabei sein wollt, sagt uns einfach Bescheid. Also der Blockbrunch ist nur auf Einladung. Bloggerparty, denke ich doch noch. Ja, aber wir müssen. Julia hat gesagt, das wird eng mit dem Termin. Ja, dann seid ihr halt nicht dabei. Nein, die Location ist schnell ausgebucht. Wir sind nicht dabei. Nee, wir haben keine Zeit. Na, sag ich doch. Nee. Achso, ich dachte wegen der Location. Ja, das auch, aber. Das ist das Wichtigste, dachte ich. Ja, gut. Auch dafür müssen wir bald einen Termin machen. Ja, na dann. Nehmt euch schon mal im August nichts vor. Im August? Oh, da oder? Wir schauen. Nicht Juli? Nein, wir müssen sehen. Nach den Sommerferien irgendwann. Eben. Bis wann die Sommerferien? Das ist immer ein Problem. Ja, das kommt ja auf das Bundesland drauf an. Ne, wir feiern ja im Bundesland Berlin. Echt? Ja. Ich glaube. September geht's wieder los. Riesen Party. Diesmal kommt Stefan auch mit seinem Hubschrauber. den er letztens ja dummerweise dabei hattest. Der hat im Auto die Party. Der Hubschrauber hat ins Auto gepasst. Ja. Wie? Ach, du bist gar kein echter Pilot. Hochpilot. Du hast mir erzählt, du kommst mit Hubschraubern, die Kinder können dann auch mal mitfliegen. Der bräuchte eine Landeerlaubnis, um da auf dem Grundstück zu landen. Platz wäre gewesen. Ja, wäre alles weggefallen. Wär extra 5 Bäume gefällt. Und 6 neue gepflanzt. Genau. Ja, so du bist ja ein Aufschneider. Was? Ein Spielzeug-Hubschrauber, ich dachte, du meinst einen echten. Kann ich mir nicht leisten. Ich war schon traurig, dass ich nicht gegenhalten konnte. Ich verdiene hier zu wenig im Job. Ja. Kann man so uns eigentlich Geld spenden? Ja, wir machen mal einen Donate-Button auf unserer Seite. Ja. Ja. Ja, lass uns nächstes Jahr anfangen mit Betteln. Lass uns dieses Jahr noch total Sympathie sammeln. Genau. Ja. Ja, so ist das. Geburtstagskinder haben wir jetzt auch abgehauen. Haben wir. Ja, mit Franz Beckenbauer erzähle ich jetzt nicht. Doch, erzähl doch mal. Nein, ich habe keine Lust mehr dazu. Sport interessiert mich immer so. Das hat ja nichts mit Sport zu tun. Das war eben, das war auch eben die Ironie gewesen. Mal gemacht. Wenn man sieht es, dass du kein Interesse für Sport hast. Ja. Mal, ja. Als ich letztens bei dir war, sagte, oh, bist du fett geworden? Was? Ja, das war deine Begrüßung. Habe ich nie gesagt. Natürlich. Nein. Siehst du, merkst jetzt nicht mal mehr. Finde ich auch nicht nett. Ich glaube, wir sollten die Sendung an dieser Stelle... Nee, erzähl mal mit Beckenbauer. Nein, erzähle ich nicht. Schön, jetzt schlafe ich schlecht. Oh, mir egal. Ja, nächste Woche gibt es hier eine Black Story. Oh, warte mal, ich habe hier gerade einen Zuhörer an der Leitung. Wie mit Beckenbauer hat Stefan noch nicht zu Ende erzählt? Ja, stimmt. ja, nächste Woche gibt es wieder eine Black Story und wahrscheinlich eine Story aus Black Stories 4. Wie wahrscheinlich ist das? Sehr wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Genau, und wer du vorhin gesagt hast, wer mitmachen will bei der Party, kann vorbeikommen, aber wer mich sehen will, zum Beispiel beim Basketball, kann nächsten Donnerstag vorbeikommen. Ja, Stefan sucht mal. Beziehungsweise an diesem Donnerstag. Schafft man es noch? Am 19.3. Alba Berlin gegen Köln. Natürlich. Ja, dann möchte ich hiermit unterstützenderweise dazu aufrufen, wer mit Stefan zu einem Basketball spielen gehen will, unter gewissen Umständen kommt man sogar kostenlos mit Stefan rein. Was? Nein. Na komm, ey. Du hast mir gerade das Päckchen gezeigt. Was? Das war so schön. War so schön. Da ist sogar ein, man könnte, diejenige, die mitkommt, könnte sogar einen Schal ummachen beim Spielen, würde ich sagen. So war das jetzt aber nicht. Obwohl, der ist ja lang genug, der Schal. Ihr könnt auch einen ummachen zusammen. Genau. Ja, also unter gewissen Umständen kommt man also auch so. Also vor der Halle können wir uns treffen, aber naja. Ob dann auch was in der Halle passiert. Genau, ob da mehr draus wird und ihr zusammen in die Halle geht, das entscheidet Stefan dann je nach Auswahlmenge vor der Halle. Genau. In der O2 World ist es. Richtig, in Berlin. Super Halle. Muss geile Stimmung sein. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht diejenige bin, die mitkommt. Ja. Jo, hat Julia mal einen ruhigen. Aber dann bitte 2 Schals. Geht klar. Genau. Ja, und uns hört ihr Anfang April wieder. Dann ist schon April. Pause so lange? Nee, es ist schon wieder April in 2 Wochen. Oh Mann. Die Zeit rennt, hä? Musst du im März noch irgendwas erledigen? Im März? Ich überlege gerade. Wäre ja dann jetzt langsam die Zeit, ne? Und weil April bald ist, ich sehe hier nämlich schon Ostervorbereitung. Ja, hör mir auf. Ich wollte den Strauß schon verstecken. Jedes Mal, wenn ein Besuch kommt, ist mir das total peinlich, dass wir hier Anfang März schon Oster... Na, ich finde, ein schöner Osterstrauß. Und ja, Weihnachtsbaum haben wir zu ab September schon. Naja, ihr habt Kinder, ihr müsst die an diese Events heranführen. Ja, dann die denken dann, wenn wir den Osterbaum, wenn wir Osterglocken hier abhängen, denken die dann, oh ja, morgen ist Weihnachten, juhu. Nee, das ist ja dann Erziehungssache. Ja. No? Es gibt doch mal eine Zeit, wo nichts ist. Das muss man auch akzeptieren. Wo nichts ist? Ja. Zwischen Ostern und Weihnachten zum Beispiel und umgekehrt. Aber wieso? Ist da nichts? Da ist keine Feierlichkeit, wo man irgendwas hinstellt. Halloween vielleicht noch, wenn es jetzt endlich über einen Teich geschafft hat. Halloween. Einschulung steht an. Kommt noch der Zuckertüte. Und dann steht hier ein halbes Jahr lang eine Zuckertüte rum. Ja. Schulmappen, wo du dann rüberfällst jeden Tag, wenn du nach Hause kommst. Ich freue mich, wenn das Kinderspielzeug die Schulmappe ablöst. Meinst du? Und das Kinderspielzeug dann in der Schulmappe verstaut ist. Bin gespannt, wie sich ich auch euer Kleiner in der Schule macht. Ich auch. Euer da wird es mal Zeit, dass wir den mal wieder... Überleg mal, den hatten wir schon lange nicht Leo erklärt. Ja, woran liegt denn das? Überleg mal auch die Zuhörer, wie lange die eigentlich den Leo dann auch schon begleiten. Leo war, glaube ich, 3 Jahre, als er die erste Leo-Erklärt-Folge gemacht hat. Ja, und wo er seinen Telefonstreich mit Opa gemacht hat. Ja. War das sein Opa? Ja. Ja, kann ich mich noch erinnern. Das war irgendwann in den ersten Folgen, ne? Ja, René, wir brauchen Material. Ja, ich werde Leo anhören. Das Problem ist, dass Leo jetzt bei seinen Erklärungen so extrem wissenschaftlich ist, dass wir damit einige Zuhörer verlieren würden. Weil die sagen, das ist uns einfach zu trocken. Wir verstehen den nicht. Wir verstehen nicht, was er will. Fachchemie. Ja. Genau. Ich werde mal gucken, ob ich mit ihm mal wieder was aufzeichne. Es wird Zeit. Ja. Na? Genau. Ja, sehr schön. Können wir einen Wissenschaftspodcast machen. Hatten wir ja schon mal vorgeschlagen. Mit Experimenten. Ja. Mit Leo. Ja, das wäre doch mal was. Glühbirne in der Mikrowelle. Ja, zum Beispiel. Okay. Bei dir dann aber, Stefan. Ja, du hast ja auch eine Mikrowelle. Nee, wir haben keine Mikrowelle. Ja, klar. Das ist unser Fernseher da hinten. Sehe ich doch da. Nein, das ist doch keine Mikrowelle. Aber die sieht doch nagelneu aus, als ob er die nie benutzt. Wir kochen unseren Kaffee auch nicht in der Mikrowelle. Stefan kocht seinen Kaffee in der Mikrowelle, Julia. Das Wasser? Ja. Geht schnell. Siehst du? Ist aber verboten. Warum ist es verboten? Wie eine Mikrowelle im Kaffee. Ja. Ja, ich bin verstrahlt, wenn ich den dann trinke. Genau. Naja. Gut. Dann haben wir die Sendung auch hinter uns. Folge 70. Gebracht. Genau, sehr schön, René. Dann können wir uns jetzt zurücklehnen und können noch ein bisschen Fernsehen gucken. Meinst du? Na, wir haben ja vorhin schon Fernsehen gucken. Ich muss ja morgen früh raus. Oh, also aber eine halbe Stunde können wir noch. Jetzt kommen ja gleich die Tränen. Ja, ich muss morgen zur ITB. Hm. Leider habt ihr jetzt nicht mehr die Möglichkeit, mich dort zu treffen. Und denkt dran, freundlich sein. Ich weiß. Hello, my name is René. Ja. Can I help you? What can I do for you? You look great today. Do you want to have my phone number? No. Here is my Visitenkarte. Na, was heißt Visitenkarte auf Englisch? Weiß ich gar nicht. Ha, schlecht vorbereitet. Was heißt denn Visitenkarte? Ja. Julia? Ja. Julia guckt schon nach. Dict.leo.org. Was? Dict.leo.org. Musst du in die Adresszeile eingeben, nicht in das Google-Suchfeld. Oder Julia, gehört zu den Leuten, die ihre Webadresse ins Google-Suchfeld eingeben. Was war Dict? Dict. D-I-C-T. .leo.org. Okay, jetzt müssen wir die Zeit noch irgendwie strecken. Ja, ihr kriegt das schon. Eine Visit-Me-Card. Hier ist mein Visit-Me-Card. Okay, letzte schon. Business Card heißt es. Julia Business Card heißt es. Business Card? Ja. Meinst du? Ja. Wette ich jetzt einfach mal. Hm. Hier noch so ein Fruchtdrink. Business Card. Ja. Visiting Card ist aber auch. Visiting Card? Ja. Ist meine Karte. Da finde ich viel cooler Visit Me Card. Hast du gesehen, Lego hat tolle Visitenkarten? Nein. Lego-Figur. Liest du meinen Twitter-Account nicht? Warum? Sag mal, Harz? Ey, da verliert mir schon wieder die Freundlichkeit. Ab Herbst kriegst du das aber richtig. Wieso? Warum soll ich denn deinen Twitter-Account lesen? Ja, weil da interessante Informationen stehen. Da stehen Sachen drin, die ich schon Wochen vorher gelesen habe wahrscheinlich. Gut, ich habe einmal reingeschrieben, bin jetzt mal kurz auf Toilette, komme aber gleich wieder. Hat ein bisschen länger gedauert, dann der nächste Eintrag. Oder wie bei Gose, Johann. Und wie war so, richtig fest, ey. Und dann so gestungen, die Leute sind rückwärts wieder rausgegangen. Er meint Comedy Street darin. Ja. Auch eine tolle Sinn. Ja, muss man mal gesehen haben, wenn man auf Humor ganz unten steht. Genau. Humor von ganz unten. Hm. Ja. Gut. Nee, aber solltest man meinen Twitter-Account lesen. Naja, das ist wie Julia vorhin gesagt hat, das ist wie mit einer Folge gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wenn man mal was verpasst, ist es auch nicht schön. Weil man hat kennt 1000 Leute, die ihm das dann erzählen können. Nee, die Visitenkarten von Lego, um das schnell zum Abschluss zu bringen, weil bestimmt Legosteine unsere Zuhörer nämlich auch schon langsam ungeduldig werden, weil sie wieder aus der Pause schnell in die Firma müssen. Das sind Lego-Figuren. Mhm. Die haben kleine Lego-Figuren, Männlein und Weiblein, je nachdem, was man gerade ist. Ja. Und da steht halt auf dem Körper dieser Figur Telefonnummer und Name. Ach so. Schön, schöne Idee, ne? Ja, passt ja. Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir die heutige Sendung. Ja. Mit einem dreifachen Hip Hip. Woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Aus dem Schützenverein. Nein, warum kommt es mir gerade? Hat man... Hip Hip Hurra? Ja, wir schließen unseren Sportunterricht. Okay. Echt? Das ist ja für den Sportunterricht? Na, ich war an einer... Hast du Sport. Nee, nee, ich kenne nur, und wir beschließen den Unterricht mit einem gemeinsamen Hip Hip Hurra. Bei der Armee. Bei der Armee. Nein, da. Nein, da war es so. Und jetzt schließen wir unser, wir gehen in den Feierabend mit einem Ratatatata. Einmal in die Luft. Salut. Ja. Okay, also ich würde sagen, wir schließen die Sendung heute mit Hippie Pura. Ich trinke deinen Wein noch aus. Ich trinke meinen Wein jetzt noch aus, genau. Gehe dann schnell ins Bett. Ja. Und wenn du morgen noch hier sitzt, dann werfe ich dich raus. Okay. Kannst alles klar. Mitnehmen. Dann, ja, macht's gut. Bis in 2 Wochen. Ja. Ja. Und tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Hippie Pura. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.